Abschnitt 1 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 2 von Fridtjof Nansen. Übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 15. Unser letzter Zeltplatz an der Ostküste. Erste Wanderung auf dem Inlandseise. Früh am Abend, ungefähr um 8 Uhr, landeten wir endlich in dichtem Nebel bei unserem letzten Zeltplatz an der Ostküste von Grönland. Im selben Augenblick, als ich den Fuß an Land setzte, stieg ein Schwarm Schnepfen auf und ließ sich gleich wieder auf einem Stein ganz in unserer Nähe nieder. Mit einem Schuss erlegte ich 4 dieser leckeren Vögel. Das war ein guter Anfang. Balto war so mutig und obenauf, dass er, kaum an Land gekommen, die große Sünde beging, einen der Pfarrer in Finnmarken in einer längeren Messe nachzuahmen, was ihm vorzüglich gelang. Er würde es jedoch niemals getan haben, wenn er seines Lebens nicht ganz sicher gewesen wäre. Heute leistete er sich auch sogar einen kleinen Fluch, was seit langer Zeit nicht mehr vorgekommen war. Ja, er lieferte Ravna sein neues Testament in lappländischer Sprache zurück, das er von diesem geliehen und für ihn aufbewahrt hatte. Er meinte, jetzt habe er keine Verwendung mehr dafür. Als Sverdrup ihm sagte, er solle seiner Sache nur nicht gar zu sicher sein, es wäre noch mancher harte Strauß zu bestehen, ehe er die Westküste erreichte, wurde er doch ein wenig bedenklich und hielt mit dem Fluchen inne. Wir hatten nach und nach eine gute Übung im schnellen Löschen unseres Bootes erlangt, niemals aber haben wir schneller gelöscht als an diesem Abend. Es lag ein fröhlicher Eifer in allem, was wir vornahmen, und derselbe wurde noch gesteigert durch mein Versprechen, Kaffee zu kochen. In meinen Tagebuchaufzeichnungen von diesem Tage heißt es unter anderem folgendermaßen. Zitat: Während die Boote geleert wurden, machte ich mich ans Kaffeekochen. In Klammern, es war die 2. warme Mahlzeit in den 12 Tagen, die wir an der Ostküste zugebracht hatten. Der Kaffee und das Abendessen wurden auf den Felsklippen unten bei den Böten in heiterster Stimmung eingenommen. Selbst die Lappen waren vergnügt. Wir hatten das Gefühl, einen Bestimmungsort erreicht und eine Schwierigkeit überwunden zu haben. Freilich stand uns der beschwerlichste Teil der Reise noch bevor, aber da war festerer Grund für unsere Schritte, sicheres Eis für unsere Berechnungen. Keine treibenden Eisschollen, keine Böte, die jeden Augenblick zerschellen konnten. Besonders für die Lappen war das Inlandseis mit seinen Schneefeldern heimischer als das wandelbare Treibeis. Die Landschaft, die uns umgab, würde nicht jedem Auge so schön erschienen sein wie dem unsrigen. Es waren graue Gneisfelsen, auf denen wir saßen, und zu beiden Seiten waren wir von Eisgletschern umgeben, die direkt ins Meer hinausgingen. Der Nebel hatte sich ein wenig verzogen, so dass auch der Berg Kiatak wenigstens teilweise sichtbar wurde. Auf dem Wasser schwammen hier und da einige Stücke Gletschereis. Es war eine Mischung von Grau und Weiß, hin und wieder von Blau unterbrochen. Graue Luft, bleigraues Meer mit weißen Eisschollen und graue Felsen mit weißem Schnee ringsumher und dann ein klein wenig Blau in den Schluchten der Gletscher oder in dem Gletschereis draußen auf dem Wasser. Aber in unseren Herzen war kein Grau. Zitat Ende. Mit eigentümlich frohen Empfindungen legten wir uns an jenem Abend schlafen, nachdem wir ziemlich hoch am Berg hinauf einen passenden Zeltplatz gefunden hatten. Der 11. August brach mit dem herrlichsten Wetter an. Von dem Platz vor dem Zelt sah man das blaue Meer sich im Sonnenschein bis an den Horizont erstrecken. Nur hier und da schwammen weiße Eisberge auf der kaltblauen Tiefe, über welcher die vom schwachen Morgenwinde erregten Wogen in der Sonne spiegelten und glitzerten. Im Süden sahen wir die Kohlberge Heide mit ihren Schnee- und Eismassen und ihren unzähligen Nunataks aus dem Meere aufragen. Vor uns im Osten erhob der Kiatak seine gewaltige Kegelform von der blauen Tiefe bis zu dem wolkenfreien, klaren Augusthimmel. Von diesem Steinriesen aus und überall nach Norden hin breitete das Inlandseis seine weißen Massen gegen den Horizont. Zu unterst werden diese Massen immer blauer, zerrissener und zerklüfteter, bis sie in einer hohen, zersplitterten Eiswand unten an der See enden. Von diesen tiefblauen Eiswänden stammen die vielen Eisstücke, die ringsumher auf dem Meere schwimmen und die mit donnerähnlichem Getöse herabstürzen. Ganz oben aber wölbt sich das Eis gleich einer einzigen weißen Fläche, die nur hier und da von einzelnen tiefblauen Spalten durchfurcht wird. Schließlich verliert man sie aus den Augen. Weiß und fast warm hebt sie sich von der bläulich-grünen Farbe des Himmels ab. Nicht viele Laute vernimmt man in dieser Natur. Nur die schrillen Schreie der Seeschwalbe dringen an dein Ohr, während du dort stehst, überwältigt von der großartigen, aber noch sterilen Schönheit dieser Natur. Von Zeit zu Zeit vernimmt man ein Getöse, das eine täuschende Ähnlichkeit mit Kanonenschüssen hat. Es ist das Krachen des Gletschereises, in dem sich ein neuer Riss bildet, oder das eine kleine Bewegung nach dem Meere zumacht. Vergisst man einen Augenblick, wo man ist, oder hört man dies Getöse des Morgens im Halbschlaf, so kann man sich gar leicht davon täuschen lassen. Doch die Sonne ruft uns zur Arbeit. Da heißt es, das Frühstück in aller Eile einnehmen. Die meisten Mitglieder der Expedition werden sofort dabei angestellt, den Rost von den Schlittenschienen und später auch den von dem Stahlbeschlag der Schneeschuhe abzukratzen. In ihrem jetzigen Zustand von Seewasser und Feuchtigkeit arg mitgenommen, würden wir nicht weit damit kommen. Dietrichson soll eine Karte über die Bucht, die Landzunge und die nächsten Teile des Inlandseises aufnehmen, während Sverdrup und ich unsere erste Wanderung über das Inlandseis vornehmen. Wir mussten ja untersuchen, ob hier vorwärts zu kommen war, sowie wo es am besten war, anzufangen. Ich kann nicht leugnen, dass wir vor Ungeduld brannten, einen ersten Blick über diese Terra Incognita zu werfen, die wohl noch kein menschlicher Fuß betreten hatte. Es mussten jedoch verschiedene Vorbereitungen gemacht werden, ehe wir fortkommen konnten. Heute, wo die Sonne schien, mussten wir allerlei astronomische Observationen anstellen, auch einige fotografische Aufnahmen ließen sich vorzüglich bei diesem Wetter machen. Endlich, als die Sonne den Meridian passiert hatte und wir die Mittagshöhe gemessen hatten, waren wir fertig. Der Futtersack ist geschnürt, ein Alpenseil und Eisäxte haben wir auch und so ziehen wir von dannen den Felsabhang, in Klammern, ich habe ihn Nordenskjöld Nunatak genannt, hinan, der sich vom Zelte aus eine Strecke landeinwärts hinzieht, gleich einer Insel im Inlandseise. Bald waren wir oben angelangt. Vor uns lag eine kleine Moräne, von der wir eine gute Aussicht über das Eis hatten. Wir sahen jetzt, dass es nicht so eben war, wie es von der See aus schien. Zahlreiche Risse durchfurchten die weiße Oberfläche nach allen Richtungen hin. Vor allem war dies der Fall über den beiden Eisströmen oder Gletschern, die sich zu beiden Seiten vor uns ausbreiteten, der eine nach Norden, der andere nach Süden zu. Nachdem wir den nördlichen Gletscher untersucht und seine Oberfläche als ganz unpassierbar befunden hatten, sahen wir ein, dass wir nur zwischen den beiden Gletschern an dem Rücken entlang kommen konnten. Eine ganze Strecke gelangten wir auch über spaltenfreies Eis vorwärts. Im Anfang war das Eis hart und holperig. Es hatte eine scharfe, raue Oberfläche, die unter den Füßen knirschte und unsere Stiefelsohlen ganz unbarmherzig mitnahm. Später kamen wir an etwas weicheren, aber nassen, körnigen Schnee, wo der Fuß ein wenig versank. Es währte jedoch nicht lange, bis wir auf Risse stießen. Im Anfang waren es ganz kleine, unschuldige, die wir mit Leichtigkeit überschritten. Bald aber wurden sie breiter und, wie es schien, bodenlos. Wir konnten nicht einmal darüber hinwegspringen, sondern mussten um die Risse herumgehen. Und auf diese Weise gingen wir bald links, bald rechts. Bekanntlich laufen die Risse gewöhnlich quer über die Richtung, in welcher die Eisströmung sich vorwärts schiebt. Sie entstehen dadurch, dass die Eismassen sich über Erhöhungen und Unebenheiten des unten liegenden Terrains wölben, wodurch natürlich die untersten Schichten des Gletschers zusammengepresst werden, während der Schnee oder das Eis in den oberen Schichten voneinander gerissen wird und bis ganz an den Grund berstet. Hierdurch wird ein Riss gebildet, der sich an der Erhöhung entlangzieht, über die der Gletscher sich bewegt. Allmählich, je mehr die Bewegung vorwärts schreitet, bilden sich neue Risse, die alle ungefähr in derselben Richtung laufen. Fußnote: Wenn nun die Eismassen, nachdem sie solche Erhöhungen passiert haben, an eine Talsenkung oder einen Talkessel gelangen, wo die Krümmung des Terrains also anstatt konvex zu sein, konkav wird, So schließen sich diese Risse wieder, füllen sich mit Schnee und Wasser, frieren zu und verschwinden allmählich ganz wieder. Ende der Fußnote. Eine ganze Weile ging alles gut. Teils konnten wir uns am Rande der nördlich laufenden Risse halten, es war kein weiterer Umweg für uns. Teils waren sie nicht sonderlich lang. Sie wurden zum Teil schmäler, so dass wir darüber hinwegspringen oder sie umgehen konnten. Häufig gingen wir auch darüber hinweg über hohle Eisbrücken oder schmale Eisstreifen, die sich dadurch gebildet hatten, dass das Eis nicht ganz geborsten war, sondern dass ein Eisstreifen von einem Rande zum anderen hängen blieb und eine schmale, schräge Brücke bildete, von der herab man zu beiden Seiten in die blaue, bodenlose Tiefe hinabschauen konnte. Solange die Schneeschicht auf dem Eise dünn war, gab es keine Gefahr. Man konnte sehen, wo fester Grund für den Fuß war und wo man sich in Acht nehmen oder sich beeilen musste. Das Seil trugen wir um den Leib geknüpft, es musste ganz stramm gehalten werden, damit wir uns gegenseitig beim Hindurchfallen oder Auskleiden stützen und halten konnten. Allmählich, als wir weiterkamen, nahmen jedoch die Schneemassen auf dem Eise zu. Wir versanken in dem nassen, körnigen Schnee bis über die Knöchel. Das Gehen wurde beschwerlich und der Schnee lag verräterisch bis über den Rand der Spalten. Ja, er verdeckte sie zuweilen völlig, so dass sie wie eine ebene Fläche aussahen. Wir mussten vorsichtig tasten und überall mit unseren Stöcken in den Schnee stechen, sonst wären wir gar bald auf hohlen Grund geraten, wo nur eine dünne Schneeschicht uns von der Tiefe trennte, in die der Stab bei dem geringsten Druck versank. Sobald wir dies fühlten, zogen wir uns schleunigst zurück oder machten auch einen verzweifelten Schritt vorwärts, soweit die kurzen oder langen Beine es gestatteten, um, wenn möglich, auf der anderen Seite festen Grund und Boden zu erreichen, während der Kamerad sicheren Halt zu gewinnen sucht und das Seil sicher fasst, um einen genügenden Widerstand leisten zu können, falls die Schneekruste bersten sollte. Keiner von uns beiden erlitt einen schlimmen Fall. Ein paar Mal sah es freilich böse aus. Wir sanken bis unter die Arme durch den Schnee und fühlten die Beine in dem leeren Raum unter uns baumeln. Da dies auf die Dauer weniger angenehm war, suchten wir natürlich so bald wie möglich aus diesem Terrain zu gelangen und nahmen unseren Kurs weiter südwärts, wo weniger Schnee lag und wo die Risse nicht so zahlreich waren. Da wir hier nicht so vorsichtig zu sein brauchten als bisher, kamen wir nun eine ganze Strecke lang schneller vorwärts. Allmählich hörten die Spalten fast ganz auf. Dafür aber lag hier der nasse, körnige Schnee tiefer denn je zuvor, und es war unglaublich schwer, sich hindurchzustampfen, denn wir versanken bei jedem Schritt bis weit über die Knöchel. Wir bereuten es jetzt bitter, dass wir keine Skier oder indianische Schneeschuhe mitgenommen hatten. Unsere norwegischen Truger hatten wir freilich auf dem Rücken, doch konnten uns die nicht nützen, da sie zu klein waren, um uns bei der Beschaffenheit des Schnees oben zu halten. Die Steigung war ziemlich eben gewesen, seit wir in einer Höhe von ca. 125 Meter den festen Berg verließen. Vor uns im Nordwesten, rechtweisend, lag eine Höhe, von der wir die gewünschte Aussicht über das Eis haben zu müssen glaubten, falls wir nur dahin gelangen konnten. Wir schickten sehnsuchtsvolle Blicke hinauf, aber der Weg war lang und die Beschaffenheit des Weges, wie gesagt, niederträchtig. Indessen sind die Magen leer genug geworden und die Sonne steht westlich genug, um uns an unsere materiellen Bedürfnisse zu mahnen. Wir legen die aus Weidenzweigen geflochtenen Truger auf den Schnee, stampfen ein Loch vor denselben und bilden uns so einen einigermaßen trockenen und warmen Sitz im Sonnenschein. Es war eine wahre Wonne, auf diese Weise ein wenig Ruhe genießen zu können. Wir hieben kräftig auf unseren Pemmikan und unsere Biskuits ein, warfen einen Blick auf die Landschaft um uns her und genossen den wolkenlosen Himmel und das strahlende Wetter. Nur blendet uns der Sonnenschein, der von der weißen Schneefläche zurückgestrahlt wird, sehr. Leider haben wir die Schneebrillen im Zelt vergessen und können daher nichts gegen diese Unannehmlichkeit tun. Vor uns im Süden wölbt der breite Eisstrom seine zerrissene und durchfurchte Oberfläche bis zur See hinab. Wir wissen, dass sich dort weiter nach unten zu einige Felskuppen befinden sollen, aber sie sind jetzt unserem Blick entzogen. Und wir sehen nur das Meer, das dahinter liegt und seine blaue Fläche bis an den Himmelssaum erstreckt. Eigentliches Treibeis ist nicht zu erblicken, nur zerstreute Eisstücke, die hauptsächlich von den Gletschern herstammen. Welche Veränderung in den wenigen Wochen, die verstrichen sind, seit wir hier auf einer Eisscholle vorübertrieben. Damals lag das Treibeis von der Küste an 5 bis 6 Meilen ins Meer hinaus so dicht, dass nicht einmal unsere kleinen Böte hindurchkommen konnten. Und jetzt hätte die größte Eskadre überall ohne Schwierigkeit landen können, ja selbst ohne ein Eisstück zu berühren. Aber der Mittag ist verstrichen und wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn wir die Höhe noch vor Sonnenuntergang erreichen wollen. Um die Zeit sieht man in größeren Entfernungen über die Schneeflächen am schärfsten. Wir stampfen deswegen weiter mit erneuten Kräften, die nur Speise und Ruhe zu verleihen vermögen. Die Bodenbeschaffenheit wird immer ungünstiger. Eine etwas härtere Kruste, die oben auflag und ein Überrest früherer Nachtfröste war, ermüdete uns sehr, indem wir unbarmherzig hindurchfielen, sobald wir den Fuß aufsetzten, und wenn wir ihn wieder erheben wollten, hing sie sich an den Knöcheln fest. Diese entsetzliche Beschaffenheit des Schnees kann den Stärksten erschöpfen, und wir empfanden das umso mehr, als unsere Beine völlig außer Training waren. Seit Monaten hatten sie nicht die geringste Bewegung gehabt, abgesehen von den vereinzelten Fällen, wo wir die Böte durch das Treibeis gezogen hatten. Unsere Muskeln über den Knien und in den Waden schmerzten gehörig. Aber unbarmherzig ging es weiter. Wir mussten alle Kraft daran setzen, um so bald wie möglich auf die Höhe hinaufzukommen, denn es sah so aus, als wenn wir Regen und bedeckte Luft bekommen könnten, wenn wir uns nicht sehr beeilten. Die Luft an dem höchsten Rücken entlang nahm bereits eine unheimlich graue, wollige Farbe an. Wir verdoppelten unsere Anstrengungen und verlängerten unsere Schritte so viel wie möglich. Endlich, nachdem wir einmal über das andere geglaubt hatten, dass wir am Ziele seien, es aber immer wieder hinter einer Höhe hatten emporragen sehen, kamen wir auf den Gipfel der erstrebten Höhe. Aber ach, das Leben ist reich an Enttäuschungen. Wenn man einen Höhenrücken erreicht hat, liegt stets noch einer dahinter, der höher ist und die Aussicht versperrt. Aber wir mussten auch dahin. Freilich konnten wir annehmen, dass wir während der 2 Meilen, die wir gegangen waren, das schlimmste Eis schon überwunden hatten. Aber es konnte noch schlimm genug aussehen. Also vorwärts, so schnell die Beine uns tragen wollten, dem höchsten Punkt des Bergrückens zustrebend. Dort scheinen viele Risse zu sein, aber sie sind wohl nicht unüberwindlich. Während ein leichter Staubregen herabfiel, erklommen wir den ziemlich steilen Abhang. Es geht schwerer denn je. Wir sinken jetzt bis an die Schenkel in den Schnee. Es hilft nichts, dass Regen und Wolken noch so sehr drohen. Wir müssen hin und wieder anhalten und ein wenig uns verpusten, denn wir sind todmüde. Diesmal sieht es jedoch wirklich aus, als wenn wir uns nicht getäuscht haben. Wenn nur der Regen nicht alles in einen grauen Schleier hüllt, werden wir von oben schon eine gute Aussicht haben. Eine Strecke lang können wir schon sehen. Ja, ich entdecke sogar einen einzelnen, mir bis dahin unbekannten Nunatak. Immer begieriger schreiten wir von dannen. Endlich standen wir auf dem Gipfel und wurden nun reich belohnt für alle Mühe und alle Widerwärtigkeiten. In ihrer ganzen weißen Majestät lag die Fläche vor uns da. Der Regen fiel freilich noch immer wie ein feiner Staub, aber es war uns doch möglich, alle wünschenswerten Details zu erkennen, selbst die ziemlich entfernt gelegenen. Die ganze Fläche schien eben und ohne Risse zu sein, bis ganz an den Horizont hinan. Darauf waren wir auch vorbereitet gewesen. Was uns aber überraschte, waren die unzähligen kleinen und großen Nunataks, die über dem Schneemeer emporragten, selbst ganz weit ins Land hinein. Viele von ihnen waren ganz weiß und mit Schnee bedeckt, an einigen Stellen jedoch sahen dunkle, nackte Felsköpfe und Höhen aus dem Schnee hervor und bildeten einen scharfen Kontrast zu dieser blendend weißen Farbe, den Augen einen wohltuenden Ruhepunkt bildend. Besonders zeichnete sich ein kleiner Nunatak ganz im Hintergrunde durch sein Aussehen und seine Lage aus. Wir nannten ihn die Jungfrau. Weshalb er diesen Namen erhielt, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, vielleicht weil er so rein und jungfräulich aussah. Nur ganz oben am Kopf schimmerte ein klein wenig von dem dunklen Felsen hindurch. Gewissermaßen erinnerte seine Form auch an eine Jungfrau aus alten Tagen mit einem großen weißen Krinolinenrock. Hinter diesem Nunatak ragten noch ein paar Gipfel empor, die ganz weiß waren und insofern noch mehr jungfräulich erschienen. Wir berechneten die Entfernung bis zu den hintersten Nunataks auf 5 bis 6 Meilen und konnten wohl kaum darauf rechnen, in den ersten Tagen bis dahin zu gelangen. Die Steigung war freilich eben und flach, soweit das Auge reichte, aber die Schneebeschaffenheit war, wie wir aus Erfahrung wussten, keineswegs gut. Besonders die letzte Strecke war kaum passierbar gewesen. Wenn kein Nachtfrost eintrat, waren die Aussichten nicht gerade verlockend. Aber das Barometer zeigte uns, dass wir eine Höhe von über 900 Meter erreicht hatten. Kamen wir noch ein paar tausend Fuß höher, so konnten wir doch, wenigstens während der Nächte, auf Frost rechnen. Arme, naive Menschen, die in Grönlands Innern nach Frost seufzten. Aber unser Ziel ist erreicht. Wir haben das Eis, trotz Nunataks und trotzdem es sich so direkt vom Meere aus erhob, gleich von Anfang an passierbar gefunden, was wir kaum zu hoffen gewagt. Wir waren hungrig geworden, der Abend brach herein, es war nicht zu früh, uns abermals auf unsere Truger zu setzen und den Proviantsäcken ihr Recht widerfahren zu lassen. Nachdem die Abendmahlzeit eingenommen war, galt es an den Rückweg zu denken. Wir sind wenigstens 2 Meilen vom Zelt entfernt. Es war wenig Grund vorhanden, denselben Weg einzuschlagen, den wir gekommen waren. Wir befanden uns ja auf einer Rekognoszierung und mussten deshalb untersuchen, ob ein Vordringen von einer anderen Seite nicht leichter für die Expedition sein werde. Wir hielten es für sehr leicht möglich, dass wir von dem Berge, der jetzt südlich vor uns lag, auf Jensens Land, gut auf das Eis gelangen müssten. Man konnte hier hoch emporsteigen, hatte festen Grund und vermied dadurch einen Teil des schwierigsten Eises. Es war freilich ein wenig spät, um neue Wege auszuprobieren, aber das half nichts. Klarheit mussten wir haben. Da musste die Nacht mit zur Hilfe genommen werden. Da der Schnee hier oben loser und höher denn je lag, schnallten wir unsere Truger unter die Füße und versuchten, ob das nicht helfen könne. Und wirklich, es ging bedeutend leichter. Mit erneuten Kräften traten wir den Rückweg an, uns in südlicher Richtung auf den Berg zu haltend. Es dunkelte jedoch schnell und wir waren noch nicht weit gekommen, als es unheimlich schwer wurde, die Risse im Eis in der Entfernung zu erkennen. Es waren deren allerdings noch nicht viele, aber wir mussten darauf vorbereitet sein, sie bald in Unmenge zu treffen. Da galt es denn, sich längs dem Gipfel des Höhenrückens zu halten, der die Senkungen trennt, die zu beiden Seiten liegen. Hier kann man darauf rechnen, einigermaßen sicher zu gehen. Eine ganze Strecke geht alles gut. Der Weg wird auch besser. Ja, so gut, dass Sverdrup die Truger abschnallt. In nicht allzu weiter Entfernung sehen wir schon den Berg, wo wir Wasser zu finden hoffen und wo wir Rast machen wollen, um unsere müden Glieder auf dem kahlen Fels auszustrecken. Wir sehnten uns unsagbar danach, festen Boden unter den Füßen zu verspüren, und das konnte nicht so übermäßig lange mehr währen. Aber wie oft täuscht man sich nicht in seinen Berechnungen, wenn man es mit Eis zu tun hat. Es mag nun Treibeis oder Inlandseis sein. Wir waren noch nicht weit gegangen, als wir anfingen zu ahnen, dass unser Ziel zu erreichen dennoch übermäßig lange und mehr als das währen würde. Wir kamen nämlich an ein Terrain mit so langen und so schlimmen Spalten, wie wir sie noch nicht getroffen hatten. Im Anfang ging es noch einigermaßen, und auf unseren Trugern konnten wir mit größerer Sicherheit hinüberspringen als vorhin ohne dieselben. Mit größerer Kühnheit konnte ich mich nun über die Schneebrücken wagen, da ich nicht so leicht durchfiel. Wo die Brücken zu unsicher waren, um betreten zu werden, wählten wir eine andere, vorsichtigere Art und Weise, indem wir uns auf den Bauch legten und auf allen Vieren hinüberkrochen. Dadurch erhielt der Körper eine weit größere Fläche, auf der er ruhen konnte, und die Gefahr, durchzufallen, wurde bedeutend verringert. Bald wurden indessen die Risse so breit, dass wir die Unmöglichkeit, hinüberzukommen, einsahen. Wir mussten sie umgehen. Und das taten wir dann auch im wahren Sinne des Wortes. Halbe Stunden lang gingen wir neben den Schluchten her, bald unterhalb, bald oberhalb derselben, aber sie wurden länger und länger. Schließlich kamen wir in eine Spalte, die breiter war als alle bisherigen. Dass sie ebenfalls länger war, sollten wir auch gar bald erfahren. Wir wollten oberhalb des Risses entlang gehen, da wir der Meinung waren, dass er sich wahrscheinlich hier am ersten schließen würde. Aber diesmal hatten wir uns gründlich geirrt. Wir gingen weiter und weiter und entfernten uns immer mehr von unserem Ziel. Der Gipfel des Berges verschwand allmählich im Dunkel, aber die Spalte war und blieb gleich breit. Da waren keine Brücken, und in der Finsternis konnten wir keine Veränderung gewahren. »Alles hat ein Ende«, sagte der Knabe, als er Prügel bekam. Wir gingen weiter und kamen denn schließlich auch diesmal ans Ende. Wir gelobten uns, dass es das letzte Mal sein sollte, dass wir oberhalb der Risse herumgingen. Der andere Weg brachte uns jedenfalls dem Berge näher, und dort musste sicher Wasser für unsere brennenden Kehlen zu finden sein. Auf diese Weise kamen wir schneller vorwärts, und wir hatten nun wirklich die Freude, unser Ziel im Dunkeln wachsen zu sehen. Wir hatten nur noch wenige Schritte zurückzulegen, als wir vor uns einen dunklen Streifen oder eine dunkle Fläche auf dem Schnee entdeckten. Anfänglich glaubten wir, dass es eine neue Spalte sei, die uns von unserem Ziele trennte. Wer aber beschreibt unsere Freude, als es sich herausstellte, dass es Wasser war, herrliches, fließendes Wasser. In größter Eile holten wir unsere hölzernen Becher heraus und tranken mit einer Wonne, wie nur der sie kennt, der einen ganzen Tag bis über die Waden in nassem Schnee herumgestampft hat, ohne einen Tropfen Feuchtigkeit zu genießen. Ich glaube kaum, dass es einen höheren Genuss im Leben gibt, als einen Trunk guten, frischen Wassers, wenn man dem Verschmachten nahe ist. Ist es Eiswasser, wie hier, so trinkt man so lange, bis die eisige Kälte in den Zähnen und in der Stirn »Halt«, sagt. Dann macht man eine kleine Pause und trinkt von Neuem. Still und andächtig saugt man das erquickliche Nass in sich hinein, damit die eisige Kälte nicht zu bald wiederkehren soll. Als wir so viel getrunken hatten, wie wir vorläufig vermochten, füllten wir unsere hölzernen Becher und unsere Feldflasche, legten die wenigen Schritte zurück, die uns noch bis zur Felswand übrig blieben, fanden einen guten Sitz auf einem vorspringenden Felsblock und hieben aus allen Kräften in unser Pemmikan, in unsere Biskuits und die Fleischpulverschokolade ein. Aber da fing es an zu regnen, und das war weniger angenehm. Auch nahm die Finsternis in dem Maße zu, dass wir kaum mehr als 2 Schritte weit vor uns sehen konnten. Wir hatten noch ein gutes Stück bis zum Zelte zurückzulegen, also abermals vorwärts. Wir nahmen unseren Kurs in südlicher Richtung über das Eis und dem Felsen entlang. Die Oberfläche war hier einigermaßen eben, was an festem Land entlang oft der Fall ist, weil das Eis dort still zu liegen pflegt und an den Boden und die Felsseite festgefroren ist. Eine Weile ging es einigermaßen leicht, aber dann wurde der Abhang so steil und so glatt, dass wir uns nur mit genauer Not festhalten konnten. Um die Situation recht angenehm zu machen, traten nur noch unter uns große Risse im Eise auf. In der Finsternis konnten wir gerade noch die dunklen Abgründe erkennen, die bereit waren, uns, sobald wir einen Fehltritt taten oder ausglitten, in ihren Schoß aufzunehmen. Die Felswand über uns war so steil, dass wir nicht daran denken konnten, dort vorwärts zu kommen. Wir mussten bleiben, wo wir waren. Schließlich gelangten wir unversehrt an einen Ort, wo sich ein Bergabsatz in die Eismassen hinausschob. Zwischen der Bergwand und dem Eise befand sich eine mehr als 20 Meter breite, schwindelnd tiefe Schlucht. Im Eise schimmerten verschiedene Risse durch das Dunkel. Wie groß diese waren, konnten wir nicht entscheiden. Das aber wussten wir. Unserem Vorwärtskommen setzten sie ein Ziel. Uns blieb nichts übrig, als über den Berg zu gehen und ein Tal, das ganz in der Nähe lag, zu passieren, um hinter den Bergabsatz zu gelangen und zu sehen, ob wir dort nicht vorwärts kommen könnten. Es war ein wahrer Genuss, wieder festen Grund unter den Füßen zu haben und tüchtig ausschreiten zu können. Trotz des Sturzregens, der uns bis auf die Haut durchnässte, machten wir eine längere Rast auf den Steinen. Wir wollten bis zum Tagesanbruch warten und dann erst auf das Eis zurückkehren. Endlich brach der Tag rot und glühend an, einen warmen Schimmer über Himmel und Landschaft verbreitend. Unter uns lag das Eis, das scheinbar leichter zu passieren war, als wir erwartet hatten. Wir untersuchten, wo wir am besten vorwärts kommen könnten, und dann machten wir uns wieder auf den Weg. Obwohl unsere Wanderung über den Gletscher nicht weit von der Stelle entfernt war, wo er in die See fällt, war das Eis hier nicht so zerklüftet und unwegsam wie weiter nach oben hinauf. Uneben und holperig war es, voller in die Höhe stehender Eiszacken und scharfer Kämme mit Schluchten dazwischen, die oft recht schwer zu passieren, aber nicht tief waren. So lange bodenlose Spalten, wie wir sie dort oben angetroffen hatten, fanden wir hier jedoch nur ausnahmsweise und nur an einzelnen Stellen. Der Grund hierzu muss in dem Umstand zu suchen sein, dass sie sich mit Wasser füllen, das gefriert, und so nur Unebenheiten im Eise bilden. Bald waren wir glücklich hinübergelangt, und nach einem zweistündigen Marsch konnten wir uns endlich um 5 Uhr des Morgens an dem Anblick unseres Zeltes erlaben. Hier lagen, wie wir es erwartet hatten, alle im tiefsten Schlummer. Das Erste, was wir taten, war, dass wir uns etwas Essen hervorholten und uns an dem gütlich taten, was das Haus zu bieten vermochte. Wir glaubten, das nach unserem Spaziergang von 4 bis 5 Meilen redlich verdient zu haben. Dann krochen wir in unsere Säcke, streckten unsere Glieder aus und zogen bald in das schöne Land der Träume hinüber, höchlich befriedigt von dem Ausfall dieser unserer ersten Wanderung über das so viel besprochene und so gefürchtete grönländische Inlandseis, das so schwer zu besteigen und noch schwerer zu überschreiten sein sollte. Ehe wir weiterzogen, hatten wir noch allerlei Vorbereitungen zu treffen. Besonders bedurfte unser Schuhzeug der Ausbesserung und Versohlung, denn wir hatten bei unserer ersten Wanderung die Erfahrung gemacht, dass das Inlandseis starke Sohlen erforderte. Die Schlitten und Schneeschuhe mussten noch unter dem Stahl abgeschabt werden, um leicht zu gleiten. Unsere Sachen mussten umgestaut und das, was wir zurücklassen wollten, hervorgesucht werden. Dies alles erforderte Zeit, und während der folgenden Tage konnte man die Mitglieder der Expedition auf dem Berge vor dem Zelte sitzen sehen, von verschiedenen friedlichen Beschäftigungen in Anspruch genommen, worunter das Schusterhandwerk den hervorragendsten Platz einnahm. Es war ein höchst eigentümlicher Anblick, uns in diesen Umgebungen sitzen zu sehen, die Stiefel zwischen den Knien, Pechdraht und Pfriemen mit einer Fertigkeit handhabend, als hätten wir uns unser Leben lang mit nichts anderem beschäftigt. Aber wir wollen diese fleißigen Gestalten nicht bei ihrer wichtigen Arbeit stören, sondern lieber einen Blick auf die Versuche werfen, die früher gemacht sind, um in das mystische Innere Grönlands vorzudringen und untersuchen, welche Bedeutung es haben kann, sich Klarheit zu verschaffen. Ende von Abschnitt 1, gelesen von Jessi, der Sarosla im Dezember 2024.